heben. Ach, hast du Lust, oh, mich mal hochzuheben? Ah, ah, ja. Ja, ah, ah, ah, ah, ja. Oh, hast du Lust, mir den Kopf zu kraulen? Hast du Lust, mir ins Gesicht zu schauen? Da hast du Mut.